Laut Meldung der Internetzeitung der USA Koreaner Minzok-Tongshin demonstrierten die in den USA lebenden Koreaner am 29. Juni vor dem Generalkonsulat Südkoreas in Los Angeles der USA gegen die Stationierung von THAAD.